Der Vizeaußenminister der DVJK Hans-Ungerl, der für die Angelegenheiten über die USA zuständig ist, tauschte am 30. April mit dem russischen Botschafter in der DVJK Matsegora die Meinungen über die gegenwärtige Lage der koreanischen Halbinsel aus. Dabei hob der DVJK-Beamte hervor, dass der Grund für die Zuspitzung der Lage der koreanischen Halbinsel in den gemeinsamen Militärübungen gegen die DVJK, die die USA im bisher größten Umfang durchführen und ihren Umtrieben zur Verstärkung der strategischen Vermögen liege, und erklärte den Standpunkt, dass die DVJK weitere Maßnahmen zur Verstärkung ihrer nuklearen Abschreckungskraft ergreifen würde, um vor der Bedrohung durch die USA mit Atomkrieg die Souveränität und das Existenzrecht des Landes und den Frieden der koreanischen Halbinsel zu schützen. Die russische Seite äußerte ihr Verständnis für den Standpunkt der DVJK und wünschte, dass die Lage der koreanischen Halbinsel baldigst entspannt wird. Die beiden Seiten vereinbarten im Einklang mit ihren traditionellen Freundschaftsbeziehungen, die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen zu intensivieren.